Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at. Die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Von der Behauptung, alle wollten das Gemeinwohl, über allerlei falsche Bestimmungen des Kapitalismus, zur Definition des Gemeinwohls als Genuss allseits gelebter Moral. Christian Felber stellt sein Modell der Gemeinwohlökonomie in seinen Referaten und Interviews regelmäßig als Einlösung dessen vor, was immer schon alle wollten, aber nie verwirklichten. Zitat aus einem Interview mit Christian Felber. Obwohl das Gemeinwohl schon seit Urzeiten das Ziel des menschlichen Zusammenlebens ist, es auch in der Demokratie ein zentraler Wert ist und es auch in der Bayerischen Verfassung steht, dass das Gemeinwohl Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit ist, haben wir trotzdem keine Gemeinwohlwirtschaft. Was sehr verwunderlich ist. Unser Wirtschaftssystem passt nicht zu unserer Verfassung und nicht zu den Grundsätzen, die unsere menschlichen Beziehungen gelingen lassen. Zitat Ende. Obwohl schon seit Urzeiten alle das Ziel Gemeinwohl verfolgen, ist es trotzdem nicht verwirklicht. Alle großen Denker von Aristoteles über Thomas von Aquin bis zu Hayek und sogar Karl Marx hätten, so wie er, das Gemeinwohl als Ziel des menschlichen Zusammenlebens formuliert. Und obwohl es sogar in der Bayerischen Verfassung steht, existiert bis heute keine Gemeinwohlökonomie. Wenn angeblich alle immer schon das Gemeinwohl wollen, es bis zum heutigen Tag aber trotzdem nicht verwirklicht ist, sollten eigentlich Zweifel an dieser Ausgangsbehauptung aufkommen. Vielleicht stimmt ja diese Behauptung, alle wollen das Gemeinwohl gar nicht. Oder eine andere Möglichkeit, alle aufgeführten Personen meinen mit Gemeinwohl was anderes. Vielleicht hat ja insbesondere das in Demokratie und bayerischer Verfassung intendierte Gemeinwohl einen völlig anderen Inhalt, als es Christian Felber vorschwebt. Fällig wäre in jedem Fall, sich Klarheit zu verschaffen über den Inhalt der Forderungen der Philosophen, ebenso wie über die Zwecke der vorfindlichen Art und Weise des Wirtschaftens. Diese Untersuchung würde dann ergeben, was jeweils mit Gemeinwohl gemeint ist und inwiefern dieses Gemeinwohl verwirklicht ist oder nicht. Im Speziellen würde sich erschließen lassen, wie der Inhalt der Bayerischen Verfassung und das bayerische Wirtschaftssystem zusammengehören. Christian Felber hat sich zu einem diametral entgegengesetzten Vorgehen entschieden. Er wundert sich, warum das Gemeinwohl noch nicht verwirklicht ist. Indem er so in Form des Wunderns daran festhält, dass sich die Welt, wenn schon nicht wirklich, so doch wenigstens eigentlich in der Form des Konjunktivs also um seine Vorstellung von Gemeinwohl dreht, verwandelt er das, worum sich die Welt gewusstermaßen nicht dreht, in etwas, das verhindert wird. Hat man sich einmal zu dieser Vorgangsweise entschieden, sucht man endgültig nicht mehr nach Gründen für das, was läuft, sondern nach Hindernissen für die zuvor der Wirtschaft freihändig unterstellten guten Absichten. Dies ist eine durchgängige Methode im Buch von Christian Felber. Von keinem Stück Welt erfährt man, was es ist, welche Zwecke es hat. Die monotone Auskunft, die man erhält, lautet: Alle Institutionen von Staat und Wirtschaft, die Freiheit, das Eigentum, der Markt, das Geld, die Banken usw. entsprechen nicht ihrem eigentlichen Wesen, bzw. werden ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht. Man erfährt nicht, worum es am Markt geht, sondern dass er nicht frei ist. Man erfährt auch nicht, was Freiheit ist, sondern dass sie nicht verwirklicht ist. An die Stelle der Untersuchung, was Banken tun, tritt die Behauptung, sie hätten sich von ihrer eigentlichen Kernaufgabe gefährlich entfernt. Nichts funktioniert, wie es soll, beinahe alles ist in der Krise. Als Beleg dafür, dass das Gemeinwohl nicht verwirklicht ist und welche schädlichen Wirkungen das zeitigt, führt Christian Felber in seinem Buch »Die Gemeinwohlökonomie« eine ganze Reihe von Krisen an. Recht eigentlich betrachtet ist die Welt in seinen Augen eine einzige Krise. Zitat: Die gegenwärtige Form des Wirtschaftens, die kapitalistische Marktwirtschaft, hat eine gefährliche Krisenlandschaft geschaffen. Finanzblasen, Arbeitslosigkeit, Verteilungskrise, Klimakrise, Energiekrise, Hungerkrise, Konsumkrise, Sinnkrise, Demokratiekrise. Zitat Ende. Wie gesagt, aus seinem Buch »Die Gemeinwohlökonomie«, wie übrigens auch alle weiteren Zitate. Es ist das eine, Arbeitslosigkeit, ein Nebeneinander von extremer Armut und immensem Reichtum, Hunger, die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen usw. zu registrieren. Da wäre es fällig, nach den Gründen zu fragen. Man würde feststellen, es handelt sich um notwendige Resultate kapitalistischen Wirtschaftens. Was völlig anderes ist es aber, dieses weltweit zu registrierende Elend als Krisen des Kapitalismus zu begreifen. Dabei findet nämlich eine Uminterpretation statt, deren Begriff darin besteht, dass Resultate des Kapitalismus in Probleme verwandelt werden, die er lösen muss. Arbeitslose etwa schafft der Kapitalismus, und zwar weil die Einsparung von Lohnkosten ein Erfolgsmittel dieser Wirtschaftsweise ist. Von wegen daher, Arbeitslosigkeit wäre ein Krisenanzeichen. Alles, was man braucht, muss man in der Marktwirtschaft kaufen. Damit ist umgekehrt klar, Bedürfnisse, denen die Zahlungsfähigkeit abgeht, werden in ihr nicht bedient. Weltweiter Hunger bis zum Verhungern ist die Konsequenz. Von wegen in der Marktwirtschaft würde verteilt. Was aber gar nicht passiert, kann schlecht in einer Krise sein, von wegen daher Verteilungskrise. Alles, was Kosten verursacht, wird in einer Wirtschaft, die Reichtum in Geld misst, unterlassen. Jeder Dreck, der nicht weiter lohnend verwertbar ist, wird entsprechend kostengünstig entsorgt. Finanzblasen schließlich gehören zum Kreditsystem notwendig dazu. Kredit ist immer Spekulation auf künftige Erträge. Die Idee sicherer Kredite ist daher ein Unding. Armut, Hunger, Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, Finanzblasen und so weiter sind also keine Krisen des Kapitalismus, sondern Mittel und Begleiterscheinung davon, worum es in ihm geht, was seinen Erfolg ausmacht, aus Geld mehr Geld zu machen. Diesbezüglich ist der Kapitalismus genau besehen eine einzige Erfolgsgeschichte. Nichts, was mit Gewinn herzustellen geht, das nicht hergestellt würde. Es gibt massenhaft Reichtum, nicht nur, aber auch in Form unzähliger staatlicher Gewaltmittel. Und die ganze Welt ist Mittel der Geldvermehrung. Kein Mensch, keine Region dieser Erde kommt dem aus, Mittel kapitalistischer Geschäftemacherei zu sein. Dass die meisten Leute weltweit dabei nicht gut wegkommen, ist unstrittig richtig, nur darf man diesen Umstand doch nicht unmittelbar damit gleichsetzen, dass der Kapitalismus nicht erfolgreich und in einer einzigen großen Krise wäre. Was den Kapitalismus wirklich in eine Krise stürzt, dafür war die Finanzkrise und die darauf folgenden Rettungspakete in den letzten 2 bis 3 Jahren ein einziger Crashkurs. Krise herrscht dann und nur dann, wenn der Zweck des kapitalistischen Systems, aus Geld mehr Geld zu machen, nicht mehr aufgeht. Zentralinstanz dieser Geldvermehrung ist der Finanzsektor. Wenn die Geldvermehrungsmaschinerie des Finanzsektors nicht funktioniert, steht das gesamte ökonomische Leben der Nation auf dem Spiel. Mit den staatlichen Rettungspaketen soll dieser daher wieder auf die Sprünge geholfen werden. So manches an realem Reichtum wird dafür geopfert. Verarmung weiter Bevölkerungsteile inklusive, nicht nur in Griechenland, Irland und Portugal. Christian Felber möchte all das, genau andersherum gesehen haben. Für ihn handelt es sich bei Arbeitslosigkeit, Hunger, Armut, Naturzerstörung und so weiter nicht um Resultate von Politik und Wirtschaft, sondern um Probleme, denen sich die Politik gegenüber sieht. Probleme, die einer verfehlten Anreizstruktur des Wirtschaftssystems geschuldet seien, die die Menschen zu Konkurrenz und Gewinnstreben motiviert. Zitat: Alle diese Krisen hängen miteinander zusammen. Sie sind auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen, die fundamentale Anreizstruktur unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems, Gewinnstreben und Konkurrenz. Diese Kernmotivation fördert egoistisches und rücksichtsloses Verhalten, lässt zwischenmenschliche Beziehungen scheitern und gefährdet den seelischen, sozialen und ökologischen Frieden. Zitat Ende. Die Behauptung lautet, die gemeinsame Wurzel des Übels läge nicht in den Elementen der Marktwirtschaft, nicht im Eigentum, im Geld und auch nicht im Gewinn, sondern in der Art und Weise, wie die Akteure damit umgingen. Der Grund der aufgezählten Missstände wird damit in das menschliche Verhalten verlagert, in Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Das gegenwärtige System reize die Menschen zu Gewinnstreben und Konkurrenz an. Konkurrenz und Gewinnstreben wird damit zum Inhalt der menschlichen Handlungen erklärt. Ist damit das, was die Menschen im Kapitalismus treiben, eigentlich richtig bestimmt? Kann man sich überhaupt vornehmen, konkurrieren zu wollen? Stellt sich die Frage, was ist Konkurrenz? Wirtschaftliche Konkurrenz bezeichnet den Umstand, dass sich die Interessen der Menschen auf die gleiche Sache richten, wobei aber jeder zu seinem Nutzen nur dadurch gelangt, dass er andere schädigt. Der Nutzen des einen geht auf Kosten des Nutzens der anderen. Kurz, die Interessen der Menschen stehen in einem gegensätzlichen, einem antagonistischen Verhältnis zueinander. Wäre der Zweck der Wirtschaft die Versorgung, wüsste man gar nicht, was Konkurrenz in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Dann stünden die Bemühungen der verschiedenen Menschen um die Versorgung nicht in einem Ausschließungs-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Keine Spur eines Antagonismus der Interessen. Konkurrenz gibt es nur dann, wenn die verfolgten Interessen selber schon in einem solchen antagonistischen Verhältnis zueinander stehen. Dann nimmt man sich aber nicht vor zu konkurrieren, sondern man steht in Konkurrenz. Konkurrenz ist nicht etwas, das man sich vornehmen oder auch wieder bleiben lassen kann, sondern sie ergibt sich aus den Interessen, um die sich die Wirtschaft dreht. Dann ist aber der Grund der Konkurrenz und übrigens auch ihre Verlaufsform in der Verfasstheit der Wirtschaft zu suchen und nicht in der Motivation der Menschen, die sie bei gutem Willen oder den richtigen Anreizen auch anders setzen könnten. Das möchte Christian Felber genau umgekehrt gesehen haben. Der Grund der Krisen liegt für ihn nicht in der Warenproduktion, auch nicht im Geld und im Gewinn, um dessen Willen in der Marktwirtschaft einzig und allein produziert wird, und auch nicht im Kredit, der, weil für derlei Geschäfte unentbehrlich, über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Die Schädlichkeit der verfolgten Interessen soll ihren Grund also nicht in dem haben, worauf sie sich richten, sondern darin, dass die Menschen sich aufgrund äußerer Anreize und zu ihrem eigenen Schaden dazu entschieden haben, diese in Konkurrenz zueinander zu verfolgen. Gerade so, als ob man mit Ware, Geld und Kredit ganz nach Belieben auch völlig anders umgehen könnte. Dass die Behauptung, Konkurrenz und Gewinnstreben wären die Kernmotivation des wirtschaftlichen Handelns der Menschen, nicht stimmt, kann man leicht einsehen, wenn man sich die Lage der dramatis personae der Wirtschaft vergegenwärtigt. Der Zweck der Arbeitnehmer ist es mit Garantie nicht, zu konkurrieren. Und natürlich streben sie auch nicht nach Gewinn, jedenfalls nicht nach dem, was in der Wirtschaft Gewinn ist. Die Arbeitnehmer brauchen einen Arbeitsplatz, heißt es von Wirtschaftskammer bis Gewerkschaft. Die Wahrheit ist das zwar auch nicht, tatsächlich brauchen sie einen Arbeitsplatz ja nur, weil sie ein Einkommen brauchen, verfügen sie doch über kein nennenswertes Eigentum, das ihnen eine Alternative böte. Mit diesem ihren Interesse an einem Arbeitsplatz stehen sie tatsächlich in Konkurrenz zueinander. Unmittelbar kenntlich ist aber, dass diese Konkurrenz gar nicht ihr eigenes Werk ist. Das ist auch keine Frage falsch oder ungünstig gesetzter Anreize, es verhält sich umgekehrt. Diese Konkurrenz wird ihnen von der Gegenseite, von den Unternehmern aufgemacht. Sie ist nicht ihr Werk, sie werden in Konkurrenz gestellt. Leicht kenntlich ist sie das Mittel der Unternehmer. Deren Interesse an Arbeitsplätzen ist nämlich ein sehr relatives, auch wenn es immer heißt, ihr Beruf wäre die Schaffung von Arbeitsplätzen. Arbeitsplätze sind für sie nämlich nur dann von Interesse, wenn die Arbeit, die an ihnen verrichtet wird, sie selber bzw. ihr Unternehmen reicher macht. Sie investieren, geben unter anderem auch Geld für Löhne aus, um diesen Geldvorschuss vermehrt zurückzuhalten. Das liegt in der Natur des Reichtums, um den sich unsere Ökonomie dreht, im Geldreichtum. Wer Geld, weil er zu wenig davon hat, nur ausgibt, steht nach den getätigten Käufen ohne Geld da, muss also sehen, wie er wieder an Geld kommt. Wer genug hat, investiert es. Er lässt andere gegen Lohn unter seinem Kommando arbeiten, mit dem Ergebnis, dass er aus Investition, Produktion und Verkauf der Produkte reicher dasteht als zu Beginn. Dieser Zweck gelingt naturgemäß umso besser, je billiger die Arbeitskräfte sind, je geringer der am Arbeitsplatz verdiente Lohn ist. Der Lohn ist daher die negative Größe unserer Wirtschaft. Er muss gezahlt werden, weil ja sonst niemand arbeiten würde. Er selber ist aber nicht der Zweck. Mehr noch, als Lohnkost steht er in einem negativen Verhältnis zu der Größe, auf die es wirklich ankommt, zum Gewinn. Unternehmer vergleichen daher Arbeitnehmer immer unter dem Gesichtspunkt der Lohnkost und eröffnen damit eine Konkurrenz der Arbeitnehmer. Gewerkschaften sollten diese Konkurrenz ein Stück weit außer Kraft setzen. Ein schöner Beweis übrigens dafür, dass die Konkurrenz unter den Arbeitnehmern nicht deren Konkurrenzbedürfnis entspringt, sondern ein zum Einsatz gebrachtes Mittel der Unternehmer ist. Unternehmen konkurrieren. Aber auch die Unternehmer haben nicht den Zweck zu konkurrieren. Richtig ist, sie machen sich wechselseitig den Erfolg streitig. Sie konkurrieren um die begrenzte Zahlungsfähigkeit am Markt. Das ist aber nicht einem Interesse an Konkurrenz geschuldet, sondern der Natur des ökonomischen Erfolgs, um den es in der Marktwirtschaft geht. Vergrößerung des in Geld gemessenen Reichtums. Sie sind nicht zur Konkurrenz angereizt, sondern sie verfolgen ihr Interesse, die Vermehrung ihres Geldreichtums und geraten dabei notwendig, unweigerlich in Konkurrenz zu ihresgleichen und zu den Arbeitnehmern. Das Unternehmen gehört zu den Gewinnern, dem es besser gelingt als den anderen, die Arbeit der Arbeitnehmer in den Dienst der eigenen Reichtumsvermehrung zu stellen. Dass auch diese Konkurrenz nicht dem ursprünglichen Bedürfnis der Unternehmer entspringt, merkt man noch einmal an deren Klagen. Kein Unternehmer, der nicht auf den Zwang der Konkurrenz verweist, wenn er wieder einmal Entlassungen anordnet. Dieser Verweis ist nur zum Teil wahr. Richtig ist, der ökonomische Zweck Geldvermehrung ist objektiv. Er muss das Nötige tun, will er in der Konkurrenz bestehen. Andernfalls wird das Unternehmerrisiko schlagend. Der Unternehmer findet sich in den Reihen der Arbeitnehmer wieder. Wenn Arbeitnehmer um einen Arbeitsplatz konkurrieren, ist ihr einziges Konkurrenzmittel das Versprechen an den Unternehmer, nützlicher zu sein als die anderen. Lohnverzicht, mehr Leistung um dasselbe Geld und so weiter. Konkurrenzerfolg bedeutet bei Unternehmen andererseits, dass ihnen ihr eigener Erfolg, Gewinn, besonders gut gelingt. Es ist ein Unterschied ums Ganze, ob man Konkurrenz- und Gewinnstreben kritisiert oder den Kapitalismus. Wer die Marktwirtschaft kritisiert, weil in ihre Berechnungen nur das zahlungsfähige Bedürfnis eingeht, das Bedürfnis, dem das Geld fehlt, aber auf der Strecke bleibt, und zwar unabhängig von seiner Dringlichkeit, unabhängig davon auch, dass immenser Reichtum vorhanden ist. Oder weil in ihr der Lohn, das Lebensmittel der Arbeitnehmer, eine Kost ist, möchte diese Wirtschaftsweise abschaffen. Wer stattdessen die Konkurrenz zum Übel erklärt, kritisiert nicht die Marktwirtschaft, sondern den Umgang der Menschen mit dem Markt. Wer den Gewinn kritisiert, möchte ihn abschaffen. Wer das Streben nach ihm kritisiert, möchte dieses Gewinnstreben zähmen, hat also nichts gegen Gewinn. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com. Was es fürs Gemeinwohl braucht. Zitat: Merkwürdig. Obwohl Werte die Grundorientierung, die Leitsterne unseres Lebens sein sollten, gelten heute in der Wirtschaft ganz andere Werte als in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir menschliche Werte leben. Vertrauensbildung, Ehrlichkeit, Zuhören, Empathie, Wertschätzung, Kooperation, gegenseitige Hilfe und Teilen. Die freie Marktwirtschaft beruht hingegen auf den Grundwerten Gewinnstreben und Konkurrenz. Die Kombination aus Gewinnstreben und Konkurrenz befördert jedoch Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein Schönheitsfehler in einer komplexen oder multivalenten Welt, sondern eine kulturelle Katastrophe. Er spaltet uns im Innersten, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft. Zitat Ende. Die Behauptung lautet also, was in der Wirtschaft fehlt, sind die richtigen Werte. Statt Gewinnstreben und Konkurrenz, Vertrauensbildung, Empathie, Teilen, Kooperation und so weiter. Würden die Menschen einander auch im Wirtschaftlichen vertrauen können, teilen, solidarisch sein, dann wäre das Gemeinwohl realisiert, wären Krisen zu vermeiden und würden die wirtschaftlichen Beziehungen gelingen. Schaut man sich diese guten Werte an, drängen sich sofort eine Reihe von Fragen auf. Zunächst scheint es einmal notwendig, darauf hinzuweisen, warum Menschen wirtschaften, was Gegenstand des Wirtschaftens ist. Da geht es doch nicht um Werte, sondern um so banale Dinge wie: Woher kommen Brot, Wurst, Käse oder auch das Müsli fürs Frühstück? Man braucht einen Tisch, um Flugblätter zu verfassen oder was auch immer, oder Tanzsäle, um sich der Leidenschaft des Tanzens hinzugeben und so weiter. Was ist also zu tun? Eigentlich ganz einfach, sollte man meinen. Man setzt sich mit anderen ins Benehmen und macht, was nötig ist. Man plant die nötigen Arbeitsschritte, entscheidet sich für eine zweckmäßige Arbeitsteilung, kümmert sich um die nötigen Produktionsmittel, löst anstehende technische Probleme und geht ans Produzieren. Kategorien wie Rücksicht, Empathie, Teilen, Solidarität und dergleichen passen auf all das doch überhaupt nicht. Man will einen Tisch basteln und keine Beziehung aufbauen. Die Forderung nach diesen Werten kommt also nicht aus den Inhalten. Woher kommt sie dann? Was kann man umgekehrt also über eine Wirtschaft lernen, wenn in ihr Leitsterne wie Vertrauensbildung, Teilen, Empathie wichtig sein sollen. Am Beispiel des Leitsterns Vertrauen und Vertrauensbildung. Was ist unterstellt, wenn das einen wesentlichen Stellenwert haben soll? Dieser Ruf nach Vertrauen kann nur dort aufkommen, wo es Gründe für Misstrauen gibt. Ohne derartige Gründe macht Vertrauen doch gar keinen Sinn. Hätte man keine Gründe, die einen vermuten lassen, dass andere einem übel mitspielen wollen, wäre der Wunsch, den anderen vertrauen zu können, inhaltsleer und käme daher gar nicht erst auf. Ein allen bekanntes Beispiel ist der Markt für Bioprodukte. Alle wissen, dass das, was man an Lebensmitteln zu kaufen kriegt, sehr häufig der Gesundheit nicht eben zuträglich ist. Ein Teil der Produzenten hat diesen Umstand als Geschäftsgelegenheit für sich entdeckt. Er bietet Produkte an mit dem Versprechen, sie seien im Einklang mit der Natur produziert und dadurch gesünder. Weil ihre Produktion aber kostenintensiver ist, zu einem höheren Preis. Der besser gestellte Teil der Bevölkerung kann sich das leisten und tut dies zum Teil auch. Weil natürlich aber auch er weiß, dass der Zweck der Geschäfte, Bio hin oder her, der Gelderlös ist und nicht die Versorgung der Menschheit mit Waren bester Qualität, bleibt er immer vom Zweifel geplagt, ob das Bio, das am Produkt draufsteht, auch drin ist. Das wissen umgekehrt natürlich auch wieder die Bioproduzenten. Ihre Antwort lautet Vertrauensbildung. Vertrauensbildung wird zum Teil ihres Geschäfts. Die Konsequenz sind eine Unzahl von Pickeln, Marken, Gütesiegel, Unterschriften und ein ganzer Zweig, der daran anschließend durch Werbung all das erst bekannt macht. Am prinzipiellen Misstrauen der Konsumenten kann all das nichts ändern. Nicht, weil es an Vertrauensbildung mangelt, sondern weil wirklich jeder weiß, dass derart gerechtfertigte höhere Preise auch denen zugutekommen, die mit Bio eben nichts am Hut haben. Ein weiteres Prinzip, das, folgt man Christian Felber, in unserer heutigen Welt fehlt und dessen Geltung die Welt heilen würde, heißt Teilen. Teilen muss man aber nur, wenn es zu wenig gibt, wenn Mangel herrscht. An diesem Umstand wird aber durch Teilen nicht das Geringste geändert. Wenn wirklich Mangel herrschte, wäre die Antwort daher nicht Teilen, sondern Produktion. Hungerkrisen sind ganz sicher nicht Folge fehlenden Teilens, sondern das Ergebnis des herrschenden Zwecks Geldvermehrung. Jeder, der sich dafür nicht nützlich machen kann, kriegt keinen Lohn, kann nicht zahlen und bleibt vom vorhandenen Reichtum ausgeschlossen und sei er noch so lebensnotwendig. Was lässt sich aus der Forderung bzw. dem Wunsch nach Rücksicht über den Charakter einer Wirtschaft erschließen? Ein solcher Wunsch macht nur Sinn, wenn die Leute, gehen sie einfach ihren wirtschaftlichen Interessen nach, einander laufend in die Quere kommen. Wer in der Wirtschaft Rücksicht als allgemeines Prinzip des Handelns verwirklicht wissen möchte, geht also wie selbstverständlich davon aus, dass die Interessen der in der Wirtschaft Tätigen in einem antagonistischen, einem sich wechselseitig ausschließenden Verhältnis zueinander stehen und das nicht bloß hier und da, mehr oder weniger zufällig, sondern systematisch und prinzipiell. Also nicht bloß im Sinn eines zufälligen Nicht-Zusammenpassens von Interessen, wie etwa der eine möchte laut Musik hören, während der Nachbar seine Ruhe haben möchte. Um sich von der Richtigkeit dieser Behauptung zu überzeugen, braucht man bloß für einen Moment von der Annahme ausgehen, es gebe keine gegensätzlichen Interessen. Man merkt dann sofort, dass die Forderung nach Rücksicht überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn sich die Leute in der Verfolgung ihrer Interessen nicht wechselseitig schädigen, was sollte dann Rücksicht überhaupt bedeuten? Jeder macht, was er macht und kommt damit niemanden in die Quere. Rücksicht wird unter solchen Umständen zur leeren Forderung. Also nur vor dem Hintergrund gegensätzlicher Interessen. Wenn sich die Menschen gehen sie ihren wirtschaftlichen Interessen nach, laufend in die Quere kommen, kann der Wunsch nach Empathie, mehr Ehrlichkeit, Vertrauen und Rücksicht aufkommen. Meist in der Form, die anderen mögen rücksichtsvoller sein. Alle mögen, im Interesse des Wohls aller, des Gemeinwohls, ein Stück weit von der Durchsetzung ihres Interesses zurücktreten. Kein Wunder daher, dass Christian Felber diese Werte bei seinen Vorträgen jedes Mal mit Leichtigkeit im Publikum abrufen kann. Andererseits ist es natürlich aber auch kein Wunder, dass diese Werte nicht gelebt werden. Es ist und bleibt nämlich ein Widerspruch, vom Willen zu erwarten, er möge mit dem, was er will, auch den Verzicht darauf, seine Beschränkung also wollen. Negative wie positive Leitsterne sind ideologische Fassungen der Konkurrenz. Die negativen, insofern sie den objektiven Gegensatz der Interessen in eine Frage falscher Einstellung der Menschen, in Egoismus und Profitgier übersetzen und damit seine Objektivität bestreiten. Verantwortlich für die beklagten Schädigungen seien nicht die ökonomischen Interessen, sondern ihre Übertreibung. Nicht Profit, sondern Profitgier, nicht Gewinn, sondern Gewinnstreben. Die guten Leitsterne umgekehrt formulieren spiegelbildlich dazu das Ideal, die Gegensätze der Interessen, die selbst hinter ihnen noch hervorblitzen, wären auch ohne die mit ihnen notwendig einhergehenden Schädigungen zu leben. Genau an diesem positiven Ideal setzt Christian Felber an. Er möchte erreichen, dass die positiven Leitsterne wirklich gelebt werden, und zwar ohne ihren Grund, die ökonomischen Gegensätze der Interessen, die den Wunsch nach ihnen erst aufkommen lassen, aus der Welt zu schaffen. Wer Hunger, Armut, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen mit positiven Leitsternen wie Vertrauen, Teilen, sozialer Verantwortung, Solidarität, nachhaltiger Produktion begegnen möchte, formuliert das Ideal, die ökonomischen Gegensätze wären auch ohne die mit ihnen notwendig einhergehenden Schädigungen zu haben. Ohne falsche Vorstellungen über die herrschende ökonomische Ordnung ist das freilich nicht zu haben. Zum Markt weiß er zum Beispiel Folgendes zu berichten. Zitat: Der freie Markt wäre dann ein freier Markt, wenn alle Teilnehmerinnen dieses Treibens von jedem Tauschgeschäft völlig schadlos zurücktreten könnten. Doch genau das trifft nur auf einen Teil der Transaktionen am Markt zu. Ein Machtgefälle in privaten Tauschbeziehungen wäre nicht das geringste Problem, wenn alle einander mit Achtung und mit dem Vorsatz der Wahrung der Würde entgegentreten würden. Zitat Ende. Christian Felber merkt, dass in der Marktwirtschaft so mancher schlecht wegkommt. Welchen Mangel wirft er dem Markt vor? Dass es um Geld geht und daher die am Markt aufeinandertreffenden Interessen von Käufer und Verkäufer notwendig in einem Gegensatz stehen, jedenfalls nicht. Für ihn liegt die Krux des Marktes nicht in dem, worum es am Markt geht, sondern in der unterschiedlichen Verteilung der Macht zwischen den handelnden Personen. Aber selbst die unterschiedliche Machtverteilung wäre in seinen Augen nicht weiter schlimm, würde er nicht schon wieder die angeblich falsche Kernmotivation, Konkurrenz und Gewinnstreben der Menschen am Werk sehen, die diesmal verhindert, dass sich Verkäufer und Käufer auf Augenhöhe begegnen. Er ortet Egoismus, eine unanständige Ausnutzung des Schwächeren, wodurch der Markt daran gehindert wird, all die schönen Leistungen zu erbringen, die ihm von allen Seiten nachgesagt werden. So als ob nicht gerade die wechselseitige Ausnutzung der Bedürfnisse der Witz am Markt wäre. Wenn für den Markt produziert wird, erfolgt die Produktion nicht, um Bedürfnisse der Menschen nach Schuhen, Autos, Wohnung und dergleichen mehr zu befriedigen, sondern des erhofften Gelderlöses wegen. In einer Produktion, die Geld zum Zweck hat, ist es daher ganz und gar nicht verwunderlich, dass es mit dem von Ökonomen behaupteten allgemeinen Nutzen auch nicht weit her ist. Wenn produziert wird, um dem Gegenüber Geld aus der Tasche zu ziehen, sind Bedürfnisse, die nicht zahlen können, ökonomisch so gut wie nicht existent, und zwar völlig unabhängig davon, wie dringend und unaufschiebbar sie sind. Bedürfnisse, von denen von vornherein klar ist, dass sie über kein Geld verfügen, finden gleich überhaupt keinen Eingang in die wirtschaftlichen Überlegungen. Denjenigen, die über die erforderliche Geldsumme verfügen, fehlt es umgekehrt aus genau demselben Grund an nichts. So erklärt sich sehr einfach, wieso Bedürfnisbefriedigung auf höchstem Niveau bis zum letzten Plan stattfindet und daneben elementarste Bedürfnisse nicht gestillt werden. Beides hat denselben Grund. Wenn sich eine Ökonomie wie die unsere um Kaufen und Verkaufen dreht, dann werden die vorhandenen Bedürfnisse nicht befriedigt, sondern benutzt. Sie bilden den Hebel, um dem anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da bleiben dann ganz und gar nicht zufällig und sicher nicht wegen fehlenden Respekts der Marktteilnehmer voneinander notgedrungen jede Menge Bedürfnisse, auch solche nach lebenswichtigen Gebrauchsgütern, Lebensmittel, Medikamente, auf der Strecke. Und gibt es auf der anderen Seite entlang der Scheidelinie von armen und reichen Käufern das Angebot von Luxusgütern vom Feinsten für die einen und jede Menge Ramsch und Massenware, Lebensmittel, die mehr krank als satt machen für diejenigen, deren Geldbörse zwar klein, aber ob ihrer Anzahl als Geschäftsgelegenheit auch nicht zu verachten sind. Weil aus den genannten Gründen in der Marktwirtschaft es allen darum zu tun sein muss, an Geld ranzukommen, hat die Verwendung einmal verdienten Geldes als bloßes Kaufmittel einen Haken. Mit dem getätigten Kauf ist das verdiente Geld nämlich weg und man findet sich in der Situation, wieder Geld verdienen zu müssen. Wer über hinreichend viel Geld verfügt, gibt es daher nicht einfach aus, sondern investiert es. Er schießt Geld vor, und zwar in der Absicht, es am Ende des Tages um einen Überschuss vermehrt zurückzuerhalten. Als wahrer Zweck des Geldes erweist sich damit aber der Gewinn oder genauer gesagt die ebenso Rast und Ruhe wie schrankenlose Bewegung der Geldvermehrung, der aller materielle Reichtum, alles Leben der Gesellschaft als bloßes Mittel untergeordnet ist. Absurd daher die folgende Behauptung von Christian Felber. Zitat: Ein höherer Finanzgewinn, heute gleichgesetzt mit Erfolg, sagt nichts darüber aus, ob das Unternehmen die gesamtgesellschaftliche Lebensqualität hebt, den Wohlstand mehrt oder mehr Bedürfnisse befriedigt. Diesen Zusammenhang kann es geben, weshalb die Hoffnung von Adam Smith nicht aus der Luft gegriffen ist, aber es muss ihn nicht geben. Ein höherer Finanzgewinn eines Unternehmens kann genauso gut mit einem Verlust an Lebensqualität einhergehen, mit einer Minderung des allgemeinen Wohlstandes, mit der Verletzung der Menschenwürde und mit der Zerstörung von Arbeitsplätzen und der Umwelt. Deshalb sollten wir das, was wir von den Unternehmen erwarten, direkt messen, anstatt über einen Umweg, dem Finanzgewinn, der viel zu aussageschwach ist für das eigentliche Ziel. Zitat Ende. Wer möchte es leugnen? Ein höherer Finanzgewinn sagt nichts darüber aus, ob mehr Bedürfnisse befriedigt werden. Bloß wie kommt man überhaupt auf die Idee, ausgerechnet im Gewinn der Unternehmen ein Maß der Bedürfnisbefriedigung sehen zu wollen? Dass dem nicht so ist, ist, wie schon ausgeführt, ja damit klar, dass für den Markt, für den Verkauf und das heißt weiter des Gelderlöses wegen produziert wird. Wie verblendet muss man aber sein, selbst noch im Gewinn, dem Überschuss des Verkaufserlöses über die Gestehungskosten der Waren und das heißt in der Maßzahl der erfolgreichen Benutzung der Menschen als kostengünstige Arbeitskraft ein Maß der Bedürfnisbefriedigung entdecken zu wollen. Eigens für diesen Beweis drechselt er aus dem Umstand, dass diejenigen, die Geld haben, das Benötigte tatsächlich kaufen und dabei gar nicht anders können, als den Unternehmen eben auch ihren Gewinn zu versilbern, auf die Existenz eines Zusammenhangs von Finanzgewinn und Bedürfnisbefriedigung, der aber leider, weil bloß zufällig, viel zu aussageschwach sei. Den Finanzgewinn abschaffen will Felber keinesfalls. Er will ihn ergänzen um ein zusätzliches Maß, das diesen eingebildeten Zweck des Finanzgewinns besser erfüllen soll. Mit seiner Interpretation der jetzigen Wirtschaftsweise als Ergebnis einer falschen Einstellung der Menschen bestreitet Christian Felber die Objektivität von Konkurrenz und Gewinnstreben. Das kleine theoretische Problem, das er sich damit eingehandelt hat, warum konkurrieren die Menschen und schaden sich damit selbst, wenn es für dieses Verhalten doch gar keinen objektiven Grund in der Wirtschaft gibt, es vielmehr nur eine Frage ihrer Einstellung ist. Als Antwort ist er auf einen theoretischen Trick verfallen. Sie konkurrieren, weil sie zur Konkurrenz angereizt werden. Zitat: Der Gipfel der Katastrophe? Der Gesetzgeber bevorzugt den falschen Leitstern. Das ist nicht unbedingt sofort ersichtlich, aber im Gesetz steht, dass wir in der Wirtschaft nach Gewinn ist gleich dem eigenen Vorteil streben und einander konkurrenzieren sollen. Zitat Ende. Das ist zwar eine Tautologie, das Erklärte, die Konkurrenz und das Erklärende, die staatlichen Anreize, konkurrieren zu sollen, sind ja ident. Taugt somit als Erklärung nichts. Was aber nichts macht, leistet die Idee von den Anreizen durch das, worauf es ihm ankommt. Einen Ansatzpunkt dafür herzugeben, die Wirtschaft zur Gemeinwohlökonomie machen zu können, ohne ernstlich an ihren Grundfesten, an Freiheit, Eigentum, Gleichheit und so weiter kratzen zu müssen. Sein Ideal, die Anreize richtig gesetzt, würden die ansonsten unangetastet bleibenden Interessen sich wie von selbst zurücknehmen lassen. Die ganze weitere Konstruktion der Gemeinwohlökonomie dreht sich um die Frage, wie die Anreize zu setzen sind, damit die Menschen quasi wie von selbst immer schon das Richtige, das für sie Beste tun. Wie das geht, dazu in unserer nächsten Sendung. Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at.